Gibt's Beef, kommentiere ich dein Video mit Du bist schwul, diss Track sterben aus. Jetzt gibt's stundenlange Interviews. Ich bin Type und zerfick dich mit einem Partpenner. Deutsche Business Hope mit nem Haufen schwuler Darsteller. Traurigerweise ist die neue Generation komplett cool damit, für Fame einen Penis zu blowen. Spaß, du hast recht, Rap ist für dich wie dein Vater, denn er ist schwul, doch scheiß trotzdem auf dich, Drecksversager. Dass du Untergrund bist, kauf ich dir so sehr ab wie Prinz Pi, wenn er auf Prinz Porno macht. Ah, deine Crew spielt auf Malle oder Après-Ski, du hast im Plattendeal, doch schreist fick die Industrie. Du schreibst wicked Themen-Tracks und rappst mir das vor. Im Sommer brauchst du Sonnencreme und nicht ein Ventilator. In Sachen Rap orientierst du dich an Mark Forster und Sido. Dein Vater kaufte dir dein Mic, weil er dachte, es wäre ein Dildo. Du rappst über Gefühle, du rappst für Frieden. Ich rapp für G's und um mich mit dir zu bekriegen. Ich rapp über Spasten wie dich, die mich nerven. Du rappst über Probleme und Schmerzen im Herzen. Du rappst über Gefühle, du rappst für Frieden. Ich rapp für G's und um mich mit dir zu bekriegen. Ich rapp über Spasten wie dich, die mich nerven. Du rappst über Probleme und Schmerzen im Herzen. Du musst mal rappen, denn du bist von Tupacs Geist besessen. Deine Eltern sind nur stolz auf dich, wenn sie uns mal verwechseln. Deine Texte sind komplex, doch scheiße, meine Dope und Schlicht. Deine Ho achtet nicht auf ihre Linie, sondern den Strich. Du hältst mich für primitiv, da ich auf Technik einen Scheiß gebe. Um besser zu flowen, schmierst du dir in deinen Hals Gleitcreme. Bei Deutsche dreht es sich um eins, wer kann besser rumposen? Du feierst knallige Farben und trinkst deshalb rosa Strumpfhosen. Du trinkst innovative Parts, cool und dich dich um. Dein Rap ist großes Kino, heiß beliebt, doch dafür dumm. Im Sommer willst du mit deinen Freunden im See baden gehen und zu Hause guckst du Homo, dann nenn Anime. Deine aufgepumpten Rap-Idole find ich nun mal weak. Sag, was bringen dir deine Muskeln, wenn du damit schwul aussiehst? Du bist traurig, weil niemand deine Noten-Crew kennt und dein Furry, weil dich jeder nen Hundesohn nennt. Du rappst über Gefühle, du rappst für Frieden. Ich rapp für G's und um mich mit dir zu bekriegen. Ich rapp über Spasten wie dich, die mich nerven. Du rappst über Probleme und Schmerzen im Herzen. Du rappst über Gefühle, du rappst für Frieden. Ich rapp für G's und um mich mit dir zu bekriegen. Ich rapp über Spasten wie dich, die mich nerven. Du rappst über Probleme und Schmerzen im Herzen.